12. Die Wahlcomputer. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Kompott aus dem Jahr 2007. Als Thema, hatte ich ja schon angekündigt, habe ich mir die Wahlcomputer ausgesucht. Und zwar, weil ich auf dem oder vom 23. Chaos Communication Kongress in Berlin den Vortrag von Ulrich Wiesner gesehen habe. Der da nämlich heißt E-Voting, Hacking the Electoral Law. Und die da vorgestellten Argumente wollte ich auch mal etwas näher beleuchten, weil das ist eine, wie ich finde, sehr schön aufbereitete Darstellung, was das denn nun eigentlich mit den Wahlcomputern so auf sich hat und warum das eigentlich ein Problem ist. Das wissen ja viele Leute gar nicht. Und deswegen dachte ich mir, frage ich den Mann doch einfach mal, ob ich seine Folien haben kann, dass ich die dann auch im Podcast verwursten kann. Und ja, ich kann die Folien haben und ja, ich kann sie auch verwursten und genau das machen wir jetzt. Aber bevor wir damit anfangen, gibt es nochmal was auf die Ohren. Und zwar gibt es von Hollow Horse, einer Band, die ich kürzlich im Podsafe Music Network gefunden habe, den Titel Forget the Girl auf die Ohren. Ich sag dann mal viel Vergnügen. Sometimes you find it all sehr entspannend. So. Okay, dann fangen wir mal so richtig an. Dazu sollte ich vielleicht noch mal ein paar Sätze verlieren. Also der Vortrag selber ist bis jetzt noch nicht im Netz zu finden, weil der am ersten Tag stattgefunden hat und die Streams da ein bisschen kaputt waren. Deswegen gibt es auch keinen Stream-Mitschnitt, weil der wäre dann genauso kaputt gewesen. Aber das hat mich natürlich nicht daran gehindert, mir den Vortrag anzugucken. Und als ich den gesehen habe, dachte ich nur, das muss ich unbedingt auch weitergeben. Der Vortrag, wie auch die Folien, oder die Folien, wie auch der Vortrag, sind auf Englisch. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen länger brauche, bis ich formuliert habe auf Deutsch, was da in den Folien drin ist. Und Englisch als Sprache im Podcast möchte ich eigentlich nicht unbedingt jetzt so auf Zwang einführen müssen. Deswegen wundert euch nicht, das dauert alles ein bisschen, bis ich das so richtig übersetzt habe. Aber es kommt schon. Ja, okay, Hacking the Electoral Law. Gut, es fängt erstmal an mit der Aussage, dem Claim, dass in Deutschland und auch in anderen Ländern die Administration die fundamentalen Wahlprinzipien in ihr Gegenteil umgedreht hat und das Ganze ohne entsprechend vom Parlament überhaupt dazu autorisiert gewesen zu sein. Formuliert er dann so schön griffig, naja, die haben im Prinzip das Wahlgesetz gehackt. Und zwar mit dem Hacker-Tool Wahlcomputer, die er auch übrigens konsequent so nennt. Ja, und um das Ganze zu belegen, gibt es dann noch 50 weitere Folien. Mal einen kurzen Blick in die Terminologie. Also unter dem Begriff E-Voting versteht er die elektronische Stimmabgabe in Online- oder Offline-Geschmacksrichtung, und zwar sowohl im Wahllokal als auch irgendwo entfernt mit öffentlichem oder privatem Gerät, Equipment. Und dann gibt es noch E-Counting, also die elektronische computerunterstützte Auszählung von Papierstimmzetteln, die dann mit Barcodes oder PC-basierter Erkennung stattfindet. Würde man jetzt ganz doof denken, haben wir nicht, interessiert mich nicht. Haben wir doch. Aber nicht besonders häufig. Ja, Wahlcomputer. Wahlcomputer, das sind im Wesentlichen Direct Recording Electronics, DRE. Also die selber direkt aufzählenden Kisten mit und ohne Papierausgabe, Paper Trail. Und dann gibt es natürlich auch die optischen Scanner, die uns in Deutschland allerdings noch nicht so extensiv treffen. Aber kommt bestimmt alles noch. Internet-Voting ist für uns hier in Deutschland nicht ganz so interessant, aber gibt es auch. Nämlich die Stimmabgabe von einem privaten PC über öffentliches Netz, was in Estland gerade für die Regionalwahlen 2005 eingeführt wurde, also was heißt gerade, 2005 halt. Und da gibt es dann auch noch Pilotprojekte in der Schweiz seit 2004. Hört man nicht besonders viel von, aber wenn ich mal vorstelle, dass das ein größeres Land einführt, dann wird man davon sicherlich auch etwas häufiger was hören. Ja, dann die Situation im Moment ist so, dass mehr und mehr Länder sich hinwenden zum E-Voting. Als da wären die Early Adopters, Niederlande, klar, die haben ja nun gerade ihr mittelschweres Desaster hinter sich, Indien, Brasilien, Belgien, ja, kann ich nicht viel zu sagen, habe ich nicht viel von gehört. Mit hoher Durchsetzung hätten wir dann Venezuela, USA, Irland, wobei ja gerade in den USA man doch recht gut sehen konnte, dass die Kisten da eigentlich irgendwie so nicht wirklich gut funktioniert haben. Dann gerade dabei es in einzuführen so richtig groß sind Frankreich, Deutschland und Kasachstan. Und Namibien und Polen nennt er hier als Länder, die sich gerade bereit machen dafür, E-Voting zu betreiben. Ja, Internet-Voting gibt es in Estland für Lokalwahlen, in der Schweiz für einige Pilotprojekte und Litauen macht sich da auch gerade fertig für. Gut. Oder auch nicht gut. Wenn ich mir vorstelle, was da an Viren auf den PCs heutzutage alles rumliegt, üblicherweise, dann möchte ich gar nicht, dass von der Kiste auch noch gewählt wird. Also, gut. Ja, die Situation in Deutschland sieht so aus, dass 5% der Bundestagswahlstimmen mit DAI-Geräten abgegeben wurden. Und zwar alles Geräte von NEDAP, weil NEDAP im Moment der einzige zertifizierte Hersteller von diesen Dingern ist. Also es sind in Deutschland im Moment noch keine anderen Geräte zugelassen. Aber da gibt es wohl irgendwie Gerüchte, dass ES&S sich auf einen Markteintritt vorbereiten würde. Gut, die Gerüchte habe ich nicht gehört, da kann ich nichts zu sagen. Ja, dann für die lokalen oder Bundeslandwahlen sind NEDAPs in einigen Bundesländern erlaubt. Als da wären Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Niedersachsen. Ja, und hier in Hamburg ist gerade der Digital Pen dabei eingeführt werden zu sollen. Aber gut, zu dem kommen wir auch gleich nochmal. Da gibt es weiter hinten nochmal was. Ja, E-Counting kommt dann durch die Hintertür in einigen Gebieten, nämlich irgendwie in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. War mir neu. Also bis zu diesem Vortrag wusste ich das nicht und bis ich eben die Folie gerade nochmal gelesen habe, wusste ich es auch nicht mehr. Ja, gut, also ich meine, bei E-Counting, das ist ja an sich nicht so schlimm, insofern, als die Papierstimmzettel immer noch da sind und man die zur Not einfach nochmal nachzählt. Und das dann eben händisch. Ja. Bundestagswahl 2005. Diejenige, zu der ein gewisser Ulrich Wiesner, genau derselbe, eine Wahlbeschwerde eingereicht hat. Da waren so ungefähr 2000 NEDAPs im Einsatz mit ungefähr 1000 Wählern pro Gerät. Und ja, im Wesentlichen in Köln, Dortmund, Neuss, Cottbus, Koblenz und noch ein paar kleineren Städten. Also da gibt's hier eine schicke Karte. Das ist schon grausam, wie viele Punkte da drauf sind. Ja, und weil es jetzt dann gleich mal noch wieder anstrengend wird, gibt es gleich noch mal was auf die Ohren. Und zwar gibt es jetzt John Caspi mit dem Titel Down in It. Und mal wieder viel Vergnügen. Every time walking out, can't sit down and talk it out. Say happy by yourself. Roll your eyes, close your mind, saying words so unkind. Maybe there's somebody else. Don't give a damn about reasons. Making things work out. We could get down in it, right in it. Maybe we could get high in it. I'm in it, won't you get in it too? We could learn in it, burn in it. Maybe we could get hurt in it. Come on now, what you got to lose? You get down, turn around, then you don't make a sound. Love is all there is in the end of the race, through the maze, running round like we're all crazed. What is it you want to win? Don't give a damn about nothing, but keep it to yourself. We could get down in it, right in it. Maybe we could get high in it. I'm in it, won't you get in it too? We could learn in it, burn in it. Maybe we could get hurt in it. Come on now. it, ride in it. Maybe we could get high in it. I'm in it, won't you get in it too? Yeah, burning it, burning it. Maybe we could get hurt in it. Come on now, what you got to do? Weiter geht's jetzt mit den fundamentalen Prinzipien demokratischer Wahlen, die zugegeben etwas trocken sind, aber die sind nicht ganz unwichtig, um sich mal darüber klar zu werden, was da denn nun eigentlich warum passieren muss. Also, es gibt eine OSZE-Deklaration von 1990, die freie Wahlen in sinnvollen Intervallen fordert. Außerdem fordert sie, dass alle Sitze mindestens einer Kammer der nationalen Legislative in freier und öffentlicher Wahl ermittelt werden. Dann ist ein universelles und gleiches Wahlrecht für erwachsene Bürger da drin festgehalten. Die Stimmen werden durch geheime Stimmabgabe oder ein äquivalentes freies oder eine äquivalente freie Wahlprozedur abgegeben. Sie werden gezielt und auch dann weiter berichtet in ehrlicher Art und Weise und die Ergebnisse werden öffentlich gemacht. Weiterhin wird gefordert, dass das Recht der von Individuen und Gruppen respektiert wird, dass die völlig frei ihre eigenen politischen Parteien gründen können. Politische Kampagnen müssen in einer fairen und freien Atmosphäre stattfinden. Außerdem muss es einen ungehinderten Zugriff auf die Medien in einer nicht diskriminierenden, auf einer nicht diskriminierenden Basis für alle politischen Gruppen und Individuen geben. Und die gewählten Kandidaten müssen dann natürlich auch in ihre Ämter eingeführt werden und es muss ihnen erlaubt sein, da zu bleiben, bis ihre Wahlperiode abläuft. So, ja, und Wahlbeobachter, sowohl von außerhalb als auch aus dem Land, sind nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Warum das alles, kriegen wir auch alles noch. So, dann gucken wir uns mal ein Implementationsbeispiel an, nämlich Deutschland. Da gibt's das Grundgesetz, Artikel 38, Absatz 1. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Klingt doch schon mal toll. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Es gibt keinen Fraktionszwang? Ja. Gut, da kann man seinen Zweifel drin haben, ob das heute so gelebt wird, aber so steht es zumindest erstmal da. Und der erste Satz für die Wahlen klingt ja schon mal nicht schlecht. So, dann gibt es noch Grundgesetz Artikel 41, Wahlprüfung. Die Wahlprüfung ist Sache des Bundestages. Er entscheidet auch, ob ein Abgeordneter des Bundestages die Mitgliedschaft verloren hat. Gegen die Entscheidung des Bundestages ist die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht zulässig. Sehr großzügig. Genau das passiert ja jetzt mit der Wahlbeschwerde, die ist ja vom Bundestag abgelehnt worden, wegen das wäre ja offensichtlich unnötig und ungültig und was nicht alles. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Das Ganze impliziert aber, dass die Wahlergebnisse nicht nur nachvollziehbar, also nicht nur nachzählbar, sondern auch nachvollziehbar sein müssen. Was ja nun irgendwie eine Forderung ist, die wir aus der OSZE-Deklaration entnommen haben können. Ja, und dann gibt es auch noch das Grundgesetz Artikel 20 Absatz 1, in dem drin steht, dass die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Bundesstaat ist, was wiederum heißt, dass das Parlament in transparenter und öffentlicher Art und Weise gewählt wird, arbeitet und seine Entscheidungen fällt. Das findet sich dann in den Paragraphen 10 und 31 des Bundeswahlgesetzes, die die transparente und öffentliche Wahlhandlung fordern, festlegen. Das Bundeswahlgesetz. Artikel 10. Die Wahlausschüsse und Wahlvorstände verhandeln, beraten und entscheiden in öffentlicher Sitzung. Da findet also nichts geheim statt. Und Paragraph 31 sagt dann auch noch, die Wahlhandlung ist öffentlich. Das wiederum verschafft Transparenz, denn jeder kann sich angucken, ob die Wahlen in einer fairen Art und Weise stattfinden und ob die Wahlergebnisse ehrlich gezählt wurden. Oder sich da nicht irgendwer hinstellt und sagt, so und so wäre das. Ja, OSZE gegen die deutsche Implementation. OSZE sagt, die Wahlen sind universell, in Deutschland sind sie general, allgemein, genau. Dann gibt es aus OSZE die Forderungen, sie sind frei, sind sie in Deutschland auch. In Deutschland gibt es sogar noch die direkte Wahl, das fordert die OSZE noch nicht mal. Gleiche Wahl, geheime Wahl, ehrliches Zählen und Melden der Stimmen, das ist durch die Verifizierbarkeit sichergestellt. Und die Beobachtbarkeit und Öffentlichkeit wird durch Transparenz und eben das Öffentlichkeitsgebot sichergestellt. Also, zu gut Deutsch, Deutschland hält die Prinzipien ein. Die Prinzipien kann man dann auch nochmal in konzeptionelle und prozedurale Abschnitte teilen. Da gibt es nämlich die konzeptionellen, dass die Wahlen allgemein, frei, direkt und gleich stattfinden. Die eben die Charakteristiken, oder das definiert die Charakteristiken einer Demokratie. Und die prozeduralen Forderungen, dass die Wahlen geheim sind, dass die Stimmen ehrlich gezählt werden und dass man sich das dann auch angucken kann, die sorgen dafür, dass die konzeptionellen Prinzipien implementiert werden und dass man sich da auch dran zu halten hat. So. Warum? Wieso? Weshalb? Hä? Ja, warum ist Geheimhaltung eigentlich so wichtig? Naja, Geheimhaltung sorgt dafür, dass der Wähler eine freie Entscheidung treffen kann, verhindert, dass physikalischer oder sozialer Druck auf den Wähler ausgeübt werden kann, verhindert außerdem, dass Stimmen verkauft oder gekauft werden können und ist im Übrigen keine freiwillige Sache. Der Wähler darf nicht in der Lage sein, hinterher beweisen zu können, was er gewählt hat. Also es darf auch keine Quittung geben, sie haben soeben die und die Partei gewählt. Denn sonst könnte ja draußen außerhalb des Wahllokals jemand den Wähler überfallen und ihn nach der Quittung durchsuchen und dann sagen, ah, du hast das gewählt, was ich von dir verlangt habe, dann ist das ja in Ordnung, dann verhaue ich dich jetzt nicht. Oder ah, du hast ja nicht das gewählt, was ich von dir verlangt habe, jetzt verhaue ich dich. Ja, und dann nochmal die Frage, wofür ist eigentlich Transparenz gut? Das ist ja auch kein Selbstzweck. Transparenz sorgt dafür, dass jeder den Wahlprozess begutachten kann und sicher für sich verifizieren kann, dass die Geheimhaltung der Wahl sichergestellt ist, dass nur Wähler Stimmzettel abgeben können und dass nur ein Stimmzettel pro Wähler abgegeben wird. Außerdem, dass niemand Zugriff auf den Inhalt der Wahlurne hat, bis zum Ende der Wahl. Und dass dann vor allem auch die Stimmzettel aus der Wahlurne und nur die gezählt werden. Und natürlich, dass sie korrekt und ehrlich gezählt werden. Das heißt, dass die Stimmen direkt nach dem Ende der Abstimmungszeit gezählt werden, und zwar im Wahllokal. Das wiederum stellt dann sicher, dass die Integrität der Wahl verifiziert werden kann, ohne dass man den Wahlhelfern trauen muss. Ich kann denen so wenig trauen, wie ich will. Dann setze ich mich einfach daneben und gucke zu. Und dann kann ich nachgucken. Und dann kann ich auch mitzählen. So, und wofür ist die Verifiability? Wie auch immer man das jetzt auf Deutsch ausdrückt. Gut, naja, das ist erstmal dazu da, dass die Wahlergebnisse verifiziert werden können und dass die Stimmen nachgezählt werden können. Und natürlich, das ist das Ganze noch dazu da, dass man einen Beweis hat oder eine Vermutung hat, dass die Stimmen auch wirklich von den Wählern kommen und nicht von irgendwem anders. So, das Ganze gibt dann ein Dreieck, dass die Wahlen verifizierbar, transparent und geheim sind die Ecken, und dazwischen gibt es dann die Punkte, dass sie gleich sind, wird einfach durch Transparenz und Verifizierbarkeit sichergestellt. Dass sie fair sind, wird durch Geheimhaltung und Verifizierbarkeit sichergestellt. Und die allgemeine Wahl, die wird durch die Transparenz und die Geheimhaltung nochmal sichergestellt. Und wie hat er das so schön formuliert? Ich kann nicht einfach eine von den Ecken wegnehmen. Sobald ich eine von den Ecken wegnehme, bricht das ganze Ding zusammen. So viel zu den Grundlagen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, zum interessanten Punkt, nämlich dem, warum E-Voting die demokratischen Prinzipien oder gegen die demokratischen Prinzipien verstößt. Blackbox-Voting, wo ist denn eigentlich das Problem? Naja, also bei einer papierbasierten Wahl, da werden einfach die Wahlzettel in die Wahlurne reingepackt und hinterher wird gezählt. So, die Wahlurne ist ein ziemlich passives Ding, die steht da einfach mal. Die Ausgabe, die da rauskommt, ist gleich der Eingabe, weil vorher war nichts drin Außerdem müssten irgendwelche Manipulationen in der Öffentlichkeit stattfinden, was dann ja wiederum ein Wahlbeobachter sehen könnte. Ja, und beim Blackbox-Voting gibt es den Blackbox-Voting-Computer. Da fließen einfach die Wahlen, die Stimmen rein. Der ist dann nur aber dummerweise ein aktives Gerät. Der tut was. Die Ausgabe von dem Ding könnte eventuell gleich der Eingabe sein, aber das kann ich nicht sicherstellen. Und was da drinnen passiert, das kann ich dummerweise nicht beobachten. Das ist eben der Punkt, ich weiß nicht, ob das, was die Kiste tut, überhaupt irgendwas mit dem zu tun hat, was der Wähler da macht. Ja, kann man denn irgendwie den Unterschied erkennen zwischen Power Vote und Power Fraud, also der braven Blackbox und der bösen Blackbox? Nö, kann ich nicht. Denn die Blackbox-Computer, die könnten korrekt zählen, oder sie könnten auch nicht korrekt zählen. Sowohl Wähler als auch Wahlbeobachter sind nicht in der Lage, das zu entscheiden, ob das Wahlergebnis überhaupt korrekt ist. Und man muss den Wahlmaschinenherstellern und Bedienern vertrauen. Was ich ja bei einer normalen Wahlhandlung nicht muss. Ist aber schlecht. Wem können wir vertrauen, passend zum Motto des Kongress? Annahme. Jedes elektronische Wahlsystem verstößt gegen mindestens einen der dreien prozeduralen Wahlprinzipien. Geheimhaltung, Transparenz oder Nachzählbarkeit. Jedes elektronische Wahlsystem benötigt Vertrauen oder verlangt Vertrauen in den Hersteller und die Bediener. Und Vertrauen ist irgendwie eine ganz doofe Sache, wenn man die Wahlintegrität sicherstellen will. Weil dann muss ich den Leuten ja schon vertrauen. Wurde schon mal mit Wahlen manipuliert. Bei papierbasierten Wahlen kann natürlich manipuliert werden, aber die Manipulation von papierbasierten Wahlen benötigt dezentralisierte Aktionen und eine ziemlich große Anzahl von Teilnehmern. Ist klar, weil die Stimmen ja in den Wahllokalen gezählt werden. Das heißt, es muss in jedem Wahllokal manipuliert werden. Außerdem muss durch die Transparenz des Wahlprozesses auch die Manipulation in der Öffentlichkeit stattfinden. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass das geheim bleibt. Es gibt keine Beweise, dass E-Voting in Europa manipuliert wurde. Aber, und das ist im Gegensatz zu papierbasierten Wahlen, gibt es auch keinen Beweis, dass es nicht passiert ist. Ich weiß es einfach nicht. E-Voting erlaubt nämlich die zentralisierte, automatisierte und in großem Umfang stattfindende Manipulation von Wahlen. Selbst wenn Wahlcomputer nicht miteinander verbunden sind, könnten sie alle dieselbe falsche Software, böse Software laufen haben. Nur sehr wenige Leute werden eigentlich benötigt, um eine solche Manipulation hinzukriegen. Und die Manipulationsaktivitäten, die können völlig unabhängig von der Wahl stattfinden, nämlich irgendwo, wo die Wahlcomputer gelagert werden, was dummerweise nicht öffentlich ist. Und das ist ja alles dann schon irgendwie schlecht. So, ja, die Benutzung von Blackbox-Voting-Computern, die entspricht nicht den fundamentalen Wahlprinzipien, nämlich Transparenz und Nachzählbarkeit, sind da nicht gegeben. Bei der papierbasierten Wahl, da kann einfach jeder die Wahlintegrität sicherstellen und das Ganze ist sehr robust gegen Manipulation, haben wir ja gerade festgestellt. Beim Blackbox-Voting hingegen kann niemand die Wahlintegrität sicherstellen und Manipulationen in großem Umfang durch Insider werden dadurch ermöglicht. Wie kann sowas legal sein? Ja, gucken wir doch mal. Das Bundeswahlgesetz ist ja sehr ausdrücklich in der Feststellung, dass die Wahl in der Öffentlichkeit stattfindet. Da ist einfach mal vom Parlament eingefügt worden, der Paragraph 35, dass der den Einsatz von Wahlcomputern erlaubt. So. Nicht vorschreibt, einfach nur erlaubt. In der Bundeswahlordnung, die von der Administration änderbar ist, heißt es dann, naja, die Wahl wird durchgeführt und die Ergebnisermittlung in der Öffentlichkeit. Die Wahl und die Ergebnisermittlung wird in der Öffentlichkeit durchgeführt. Geheimhaltung der Wahl ist Pflicht und das Ergebnis der Wahl wird sofort nach der Schließung der Lokale durchgeführt. Nee, ermittelt. Das Ergebnis wird ermittelt, das Ergebnis wird nicht durchgeführt. So, und dann gibt es da die berühmte Bundeswahlgeräteverordnung, die da sagt, die Benutzung von Wahlmaschinen benötigt eine Lizenz vom Innenministerium. Die Lizenz benötigt eine technische Zertifizierung und es ist eine Genehmigung erforderlich, um lizenzierte Wahlgeräte in Wahlen einzusetzen. Von Transparenz ist da dummerweise nirgendwo mehr die Rede. Mal ganz davon abgesehen, dass die Bundeswahlgeräteverordnung ja nicht mehr vom Parlament stattfindet, sondern das Ding ist eine Verordnung und wird von irgendwo in der Administration ausgegeben und ist auch von da änderbar. So, ja, dann kommen wir mal zu den Wahlen 2005. am 19. September 2005. Vier wahlcomputerbezogene Beschwerden sind beim entsprechenden Komitee eingereicht worden. Das Innenministerium hat sich im Mai 2006 geäußert und hat dafür die PTB und den Federal Election Officer, wie heißt denn der auf Deutsch, den Chef von der Janze, von der Wahl, befragt. Ja, und der Bundestag hat dann die Beschwerden am 14. Dezember 2006 zurückgewiesen und sich da im Wesentlichen an die Argumente vom Innenministerium gehalten. Gesagt, also es gebe keine Beweise für Manipulation und die Bedrohung wäre ja nur hypothetisch. Aber jetzt wissen wir halt die offiziellen Argumente und können das Ganze ans Verfassungsgericht übergeben. Genau das passiert ja jetzt. Ja, die Argumente vom Bundestag sind da irgendwie selbstreferenziell. Also die Argumente sind im Wesentlichen die NEDAP-Wahlmaschinen, die in den 2005er Wahlen eingesetzt wurden, erfüllen ja die rechtlichen Anforderungen. Paragraf 35 der Wahlordnung ist das, glaube ich, erlaubt den Einsatz von Wahlcomputern. Und der Zulassungsprozess ist ja eingehalten worden. Deswegen ist das ja legal. Es ist legal, weil es legal ist. Schon komisch. Ja, außerdem sind ja die Wahlcomputer in der Öffentlichkeit eingesetzt worden. Der Einsatz der Wahlcomputer ist in der Öffentlichkeit durchgeführt worden und der öffentliche Zugang zum Wahllokal wurde ja sichergestellt. Und es gibt ja auch gar keine rechtlichen Restriktionen gegen die Transparenz. Die Öffentlichkeit kann auch den Ausdruck des vom Wahlgerät errechneten Ergebnisses des Wahlbezirks nach Beendigung der Wahlhandlung sowie die Übernahme des Ergebnisses in die Wahlniederschrift und damit die Auszählung insgesamt kontrollieren. Nur dass die Auszählung in dem Gerät stattfindet und dass ich das nicht kontrollieren kann, das steht da dummerweise nicht. Ja, ach, außerdem ist ja dadurch sichergestellt, dass die Anzahl der abgegebenen Stimmen mit der im Wahlregister übereinstimmen muss und deswegen kann man da ja dann sicherstellen und kontrollieren, ob das Wahlgerät alle Stimmabgaben erfasst und korrekt addiert hat. Zudem können alle gespeicherten Stimmen als Stimmzettel mit den entsprechenden Kreuzen ausgedruckt und von Hand nachgezählt werden. Aha. Also die Transparenz ist einfach dadurch sichergestellt, dass man dabei sein kann. Super. Dass man in das Gerät nicht reingucken kann, interessiert ja niemanden. Es ist hinnehmbar, dass beim Einsatz rechnergestützter Wahlgeräte nicht jeder Teilakt des Stimmenregistrierungsverfahrens für jedermann transparent ist. Es gehört zu den Besonderheiten der fortschreitenden Technisierung, dass von der Funktionsfähigkeit der eingesetzten Systeme ausgegangen wird, wenn sie vor ihrem Einsatz in einem speziellen Verfahren geprüft worden ist. Dies gilt umso mehr, als in allen anderen Verfahrensschritten die erforderliche Kontrolle stattfindet und dadurch die erlangten Ergebnisse auf ihre Plausibilität überprüft werden können. Ist es nicht klasse? Ist es nicht klasse, da möchte man sich doch glatt übers Papier übergeben. Aber das wäre nicht schön. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass das bei Wahlen nun wirklich echt extrem unpassend ist. Ja, die Sicherheit der Geräte. Das ist ein ganz tolles Argument. Der Austausch von Software kann ja das Wahlergebnis nicht beeinflussen, weil ja nicht bekannt wäre, warum oder auf welchem Knopf welche Partei oder welcher Kandidat sein würde. Nö, ist ja nur gesetzlich festgelegt, in welcher Reihenfolge die auf welchen Knöpfen aufzutauchen haben. Und nach der Konfiguration der Geräte werden sie ja versiegelt. Hui. Und man würde natürlich Zugriff auf den Quellcode der Software benötigen, um manipulieren zu können. Das sind alles Argumente, die durch den NetApp-Hack massiv widerlegt wurden und sind selbst von nicht technischer Sicht völlig falsch. Denn wie gesagt, die Reihenfolge der Kandidaten bzw. Parteien ist durch Gesetz festgelegt. Das heißt, ich habe 4 Jahre Zeit. Ich weiß jetzt, wie bei der nächsten Bundestagswahl, wer bei der nächsten Bundestagswahl an Platz 1 sein wird. Ich weiß, wer an Platz 5 sein wird. Gut, dahinter wird es dann irgendwann verwirrend, aber das ist ja alles per Gesetz festgelegt. Das ist ja alles keine Überraschung. Jaja, wäre eine gezielte Manipulation unmöglich, behauptet da der Bundestag. Ach, ist das klasse. Theoretisch sind zwar auch Manipulationen möglich, die direkt beim Hersteller vorgenommen werden. Neben den vertraglichen Vereinbarungen und der entsprechenden schriftlichen Versicherung der Firma NetApp bietet aber auch das eingeführte Audit eine hohe Gewähr für einen Schutz vor internen Eingriffen. Oh, wow. Super, man guckt also ab und zu mal, ob die da brav programmieren und im Vertrag steht ja drin, sie dürfen die Wahl nicht fälschen. Ich plädiere mit der gleichen Argumentation spontan für die Abschaffung der Polizei, weil in den Gesetzen steht ja auch drin, dass man die nicht brechen darf und deswegen macht das auch gar nichts, wenn wir das nicht mehr überprüfen können. Also das ist eine Argumentation, da fragt man sich ja echt, was soll das? Ist klasse, klasse Argumentation auf das Risiko. Ja, ein Austausch der Software wäre ja nur theoretisch möglich, weil das ja erstmal extrem unwahrscheinlich ist, selbst wenn man nur 2 Minuten braucht. Denn der Wahlvorstand befindet sich ja in geringer Entfernung von den Wahlcomputern und das Ganze findet ja in der Öffentlichkeit statt. Außerdem ist das Ganze ja von Schrauben gesichert und mit 2 Siegeln versehen die Abdeckung. Manipulationen, so sie denn theoretisch vorkommen können, würde der Wahlvorstand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bemerken. Es ist also davon auszugehen, dass niemand mit einem Schraubendreher 2 Minuten an der Rückseite eines Wahlgerätes unbemerkt manipulieren könnte. Oh doch, vor der Wahl. Das ist genau das gleiche Szenario und genauso unrealistisch, wie wenn bei einer Papierwahl Wähler mehrere Stimmzettel in die Wahlurne stopfen wollen. Die eigentliche Bedrohung sind aber die Insiderangriffe von nämlich jemandem, der wiedergewählt werden will. Der verschafft sich dann einfach mal lange vor der Wahl Zugang zu den Kisten und manipuliert da so lange dran rum, wie er will. Und der kann sehr wohl 2 Minuten mit einem Schraubenzieher alleine mit mehreren NetApps sein. Oh Mann. Tolle Argumentation, echt tolle Argumentation. Also wer auch immer das da vom Wahlausschuss da fabriziert hat, dem kann ich nur gratulieren für diese überaus genialen Schlussfolgerungen. Was? Ironie? Aber nicht doch. Und dann gibt's jetzt nochmal wieder einen Happen Musik. Und zwar Cassandra Kubinski mit dem schicken Titel Hiding Underneath. Viel Vergnügen. You approached me on the street and you took me for a drink. I guess my smile was just too sweet. I guess I must have made you think I am quick to trust, quick to love, but quickly you'll find out. Yeah, I know what you think about me. Ooh, I'm such a cutie, I would never play you, I can never hurt. Oh yeah, yeah. But baby, baby, what you get ain't always what you see. Yeah, check what's hiding underneath. on your car I left a note. And now you dial your telephone. Oh, what you think just 'cause I wrote that for you I'm always home. You act so confused. Baby, you're lost and used. This angel's lost her wings. Oh, I know what to think about me. Ooh, I'm such a cutie. I would never play you. I can never hurt. Fun. So don't expect that since I look like innocence, it's just blanks in my loaded gun. Oh, I know what to think about me. Ooh, I'm such a cutie. I would never play you. I can never hurt you. Yeah, yeah, but baby, baby, what you get ain't always what you see. So, und weiter geht's mit dem digitalen Wahlstift, wie er hier in Hamburg eingesetzt werden soll. Die Einführung von dem digitalen Wahlstift, Digital Pen, wie er hier so schön genannt wird, wird im Wesentlichen durch die neuen komplexen lokalen Wahl, durch das neue komplexe lokale Wahlsystem getrieben. Und zwar soll der Stift so funktionieren, dass man also traditionelle Papierstimmzettel nimmt und die mit dem digitalen Stift kennzeichnet, also da seine Kreuzchen macht. Das Papier wiederum ist mit bestimmten Punktmustern versehen, die dem Stift die Koordinaten, oder die den Stift die Koordinaten erkennen lassen, wo ich das Papier kennzeichne. Das Papier, die Papierstimmzettel wird dann wieder in die Wahlurne gepackt und die digitale Stimme wird entladen in einer Dockingstation. Am Ende des Wahltags werden dann die digitalen Stimmzettel gezählt und wenn das nicht ganz sicher ist, was da jetzt nun der einzelne Wähler wollte, dann muss der Wahlvorstand da manuell klassifizieren, was das denn heißen soll. Die Papierstimmzettel werden nicht gezählt, aber bieten einen physikalischen Audit Trail und können im Zweifelsfall immer noch gezählt werden. Ja, die Lösung für alle Fragen, die digitale Stimme ist das, was zählt. Die Papierstimmzettel werden nicht gezählt, außer in der allerersten Wahl wird ein 1,5% Stichprobe genommen und gezählt. Wähler haben kein Recht, eine Neuauszählung zu fordern. Das Argument wird dann sein, es gibt aber keine Beweise, dass irgendeine Manipulation stattgefunden hat. Also, der digitale Wahlstift ist zu gut Deutsch auch wieder nur yet another Blackbox Voting System. Halt mit einem anderen User-Interface und einem Papertrail, aber ansonsten genau derselbe Mist. Ist also auch nur wieder mal ein anderes optisches Scansystem, was nicht wiederholt werden kann. Ist klar. Und es kann auch nicht mit irgendeinem anderen Gerät automatisch nachgezählt werden. Da besteht dann die Gefahr darin, dass Nee, die Gefahren von optischen Scannern werden gerade im Detail in den USA auseinandergenommen. Ja, das Schöne an dem ganzen digitalen Wahlstift ist allerdings, dass die Stadt Hamburg eine Zertifizierung nach Common Criteria Protection Profile anstrebt und dafür ausdrücklich alle Annahmen, die irgendwie für das Sicherheitskonzept wichtig sein könnten, dokumentieren musste. Und da gibt es dann so Blüten wie diese. Es wird angenommen, dass der Wahlvorstand vertrauenswürdig ist und den EVG, also den digitalen Wahlstift, nicht absichtlich manipuliert. Generell wird angenommen, dass nur in der Wahlkabine ein Manipulationsversuch am EVG stattfinden kann, da hier die Wähler unbeobachtet sind. Oh, sicher, es werden sicher nur die Wähler sein. Kann ja gar nicht sein, dass irgendwie vielleicht der Wahlvorstand irgendwie gekauft ist oder so. Und dann gibt's da Annahmen. Personalannahmen. Administrator und Wahlvorstand handeln nicht sorglos, nachlässig oder feindselig. Sie beachten und befolgen die von der Benutzer- und Systemverwalter-Dokumentation zur Verfügung gestellten Anweisungen. Oh, richtig. Du sollst nicht Wahl manipulieren. Ja, da werden sie sich bestimmt dran halten. Mit Sicherheit. Da macht das auch nichts, dass ich das nicht mehr nachprüfen kann. Schadsoftware. Der Administrator sorgt dafür, dass die IT-Umgebung keine Schadsoftware, Klammer auf Viren etc., Klammer zu, enthält, die den EVG beeinflusst. Hierzu überprüft er die IT-Umgebung vor der Installation des EVG mit geeigneten Werkzeugen, Klammer auf Antivirensoftware etc. Hätte ich nicht auf dem 23C3 auch noch einen Vortrag gesehen von, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Frau heißt, aber die Frau, die sich auch in diversen Sicherheitskonferenzen einen Namen dadurch gemacht hat, dass sie so Systeme wie Blue Pill gestrickt hat, die da nämlich recht gut argumentiert hat, warum ich nicht nachweisen kann, dass ein System sauber ist. Ich kann es nicht nachweisen. Ich kann es weder in ausgeschaltetem noch in eingeschaltetem Zustand irgendwo nachweisen. Keine Chance. Ich kann die Vermutung äußern, dass ein System relativ sauber ist, wenn ich bekannte Schadsoftware suche. Aber alle Schadsoftware werde ich damit nicht treffen. Und so ein PC, das wäre ein Wunderwerk als Ziel, dass man den angreift. Weil wenn man da erstmal drauf ist, dann kann man ja nicht nur mal eben irgendwo jemanden privat ärgern, sondern da kann man ja ganze Wahlen manipulieren. Oder wie Ulrich Wiesner es hier so schön formuliert, der digitale Pen, der ist secure by assumption. Ist sicher durch Annahme. Ja, noch ein kurzer Ausflug in E-Counting. E-Counting, das ist ja die elektronische Auszählung von ganz normalen Wahlzetteln. Das ist also traditionelle Wahl mit Papierstimmzetteln. Die Wahlergebnisse werden, oder die Stimmen werden manuell in einen PC eingegeben oder mit Barcode-Scanner erfasst. Die Aufnahme der Wahlergebnisse kann man zugucken, aber das Zählen, das kann man nicht zugucken. Ein italienisches oder die italienischen E-Counting-Experimente haben signifikante internationale Aufmerksamkeit im frühen Dezember 2006 auf sich gezogen, denn es gab da Beweise dafür, dass die Parlamentswahlen 2006 manipuliert waren. Was wiederum dann ein gewisses Risiko zeigt. Ja, und Italien hat sich daraufhin dann darauf committed, von E-Counting in der Zukunft die Finger zu lassen. Ja, in Deutschland wird das ganze E-Counting durch mehr und mehr komplexe Wahlsysteme für Regionalwahlen getrieben. Also da gibt es in Hessen eine Stimme für jeden Sitz in der jeweilig zu wählenden Institution. Das heißt, man hat mal eben bummelig mehr als 70 Stimmen, die man abgeben muss und die dann natürlich auch gezählt werden müssen. Je Wähler in Frankfurt. Bis zu 3 Stimmen pro Kandidat und Stimmen auch quer über alle möglichen Parteien. Scheiße, ist das kompliziert. Das hessische Kommunalwahlgesetz sagt dann sowas wie Paragraph 20 Absatz 1. Nach Beendigung der Wahlhandlung ermitteln die Wahlvorstände öffentlich das Wahlergebnis im Wahlbezirk durch Zählen der Stimmen. Das klingt doch schon mal gut. Das Ganze auf Landeswahlebene. Landtagswahlordnung, Paragraph 58. Im Anschluss an die Wahlhandlung ermittelt der Wahlvorstand ohne Unterbrechung das Wahlergebnis im Wahlbezirk. Ja, und dann gibt's in der hessischen Kommunalwahlordnung aber noch so Dinger wie diese. Der Wahlvorstand kann beschließen, dass die Stimmermittlung vertagt wird. Ob die Stimmermittlung dann immer noch öffentlich ist? Die Stimmermittlung kann auch mit automatisierten Verfahren erfolgen, wenn dabei Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses gewährleistet wird. Von Öffentlichkeit steht da dummerweise nichts. Das heißt, man kann zählen, wann, wo und wie ihr wollt. Oh, zählt doch einfach. Zählt ihr überhaupt noch? Ja, gut. Wo sind wir und was kommt als nächstes? Die rechtlichen Aktivitäten in Deutschland, naja, also die nationalen, die Bundestagswahlen, die wurden ja jetzt, da wurde ja Wahlbeschwerde eingelegt. Bundestag hat den Fall am 14.12. zurückgewiesen und zwar auf Basis des entsprechenden Komitees mit offensichtlich unbegründet als Argument. Ja, und wie offensichtlich die Argumente waren, das haben wir ja nun schon gesehen. Der nächste Schritt ist der Gang vor das Verfassungsgericht, der bis zum 14. Februar 2007 passieren muss. 3 von 4 Beschwerdeführern wollen in die nächste Runde gehen und ein Minimum von 100 Unterschriften ist da für die formelle Akzeptanz nötig. Mehr Unterschriften wäre natürlich nicht schlecht. Please sign today or look for additional details at ulrichwiesner.de. Ja, die Einführung in Deutschland, NEDAP. Es gibt Anhaltspunkte, dass diverse Städte noch niemals von, also dass diverse Städte, die da auch so eine Dinger kaufen wollen, noch niemals von rechtlichen und technischen Herausforderungen gehört haben. Und dass natürlich irgendwie durch komplizierte Wahlsysteme bei lokalen Wahlen die Anschaffung getrieben wird. Also da wurden 300 Maschinen in Hessens Regionalwahl 2006 benötigt, im Vergleich zu 100 bei der Bundestagswahl 2005. Ja, in Cottbus gab es dann ja auch kürzlich die Bürgermeisterwahl, die ja von diversen Wahlbeobachtern vom CCC auch recht kritisch beäugt wurde. Und ja, nun, also es hat sich im Wesentlichen das bestätigt, was man vorher schon vermutet hatte. Die haben da wirklich keine Ahnung. Bisher haben die da gemietete Maschinen genutzt und jetzt begucken sie gerade wieder die Entscheidung, ob sie wirklich kaufen wollen. In Hemer, Westfalen, wartet man jetzt noch auf den Termin und will eigentlich erst dann kaufen, wenn die lokalen und die europäischen Wahlen am selben Tag passieren. In Bad Oeynhausen will man sich für die lokalen Wahlen 2007 Maschinen irgendwo ausleihen. Ja, der digitale Stift hat bisher noch keine Zulassung für Bundestagswahlen, aber Bremen beabsichtigt schon, das entsprechende lokale Gesetz für die lokalen Wahlen zu ändern. Und dann könnte der digitale Stift auch irgendwann bundesweit kommen. Ja, 2007 gibt es in Deutschland keine großen computerbasierten Wahlen. Frühjahr 2008 gibt es in Hessen und Nordrhein-Westfalen Wahlen, die mit NEDAP-Kisten passieren. Auch im Frühjahr 2008 gibt es hier in Hamburg den digitalen Stift, wo ich auch noch am Überlegen bin, was ich an der Situation dann mache. Und im Herbst 2009 gibt es den Bundestag, mutmaßlich wieder mit NEDAPs. So, in ganz Europa, Frühjahr 2007, Irland, 100% NEDAPs, allerdings alles auf Eis gelegt. Ups. Im Juni 2007, Belgien, 40%. Juni 2007, Frankreich, 5%. Das Europäische Parlament wird im Frühjahr 2009 gewählt und die irische Regierung hat sich auch schon dazu committed, NEDAPs zu benutzen, die ja jetzt alle auf Eis gelegt sind. Ja, was ist zu tun? Naja, die Durchsetzung ist noch nicht so richtig dolle, aber diverse Städte sind gerade heftig dabei zu kaufen und die US-Firmen stehen vor der Tür. Außerdem sollte man die Awareness erhöhen. Ich weiß gerade nicht, wie man das auf Deutsch ausdrückt. Viele Politiker und Journalisten sind immer noch nicht darüber informiert, dass es da überhaupt Probleme gibt. Die Händler kommen immer noch damit weg, dass sie davon faseln, dass man doch eine moderne Herangehensweise an Wahlen haben müsste. Und ja, im Prinzip muss die Diskussion aus der IT-Ecke raus. Gut, das kann ich nicht leisten, aber vielleicht jemand anders. Ja, die Anschaffung ist außerdem eine ganz lokale Geschichte und da soll man doch einfach sicher gehen, dass die Lokalpolitiker die Probleme verstehen. Und ja, erzählt euren Parlamentsmitgliedern, dass ihr auf Transparenz in der Wahl besteht. Brauchen wir eine Kampagne? Sollte sie europäisch sein, national? Können existierende Organisationen das Thema aufnehmen? Regionale Wahlsysteme sollten dann auch nochmal beguckt werden. Also Systeme müssen effizient genug sein, um die Wahl bei sinnvollen Zielaufwänden möglich zu machen. Also ist die Frage, wofür brauche ich 70 Stimmen? In Hessen. Ja, wem können wir trauen? Öffentliche Kontrolle, kein Vertrauen, implementiert eigentlich die Integrität von Wahlen oder sorgt für Integrität von Wahlen. Vertrauen in Wahlvorstände ist sicherlich was Nettes, aber ist kein angemessene Herangehensweise, um sicherzustellen, dass demokratische Wahlen stattfinden. In den allermeisten Fällen mag ja auch Vertrauen in die offiziellen Leute ganz angemessen sein, aber als Hauptmaßnahme ist es nicht angemessen. Ja, und bei den Fragen und Antworten, die dann nach dem Vortrag aufkamen, hat sich dann unter anderem jemand gemeldet, der sagte, ich komme aus der Schweiz und bei uns ist ein recht kompliziertes Wahlsystem, aber das wird alles per Hand gezählt. Geht auch. Also es ist kein grundlegendes Problem, dass man jetzt mit komplizierten Wahlsystemen doch nur noch elektronisch zählen kann. Also, ja. Gut. Es war ein Thema, was mir auf dem Herzen gebrannt hat, dass ich da unbedingt mal einen Podcast drüber mache. Und muss ich den nur noch zusammenschneiden. Insbesondere diverse ich blättere Papier Abschnitte müssen ja nicht unbedingt drinne bleiben. Für euch gibt's sogar noch mal was auf die Ohren, nämlich ich habe eben noch mal geguckt, von Hollow Horse gibt's auch noch weitere Titel. Ich habe mir dann mal rausgesucht den Titel mit dem schönen Namen Beggar's Town. Und dann sage ich mal guten Abend, guten Morgen. Oder was auch immer sonst so passt. Frohen Valentinstag, der ist ja gar nicht mehr so fern. Und ja, ladet mich auch das nächste Mal wieder runter. Ihr dürft auch gerne für mich bei den Trackback Podcast Charts unter trackback.spreeblick.com stimmen, wenn ihr den Podcast mögt. Wenn nicht, braucht ihr nicht. Oder bei Podster eine Stimme hinterlassen oder mir einen Kommentar schreiben oder eine Mail schicken oder was auch immer. Ja, dann sage ich mal winke winke und ihr kriegt jetzt noch ein bisschen das hohle Pferd auf die Ohren. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt. Again, I'm wrong. So put the blame on me. It doesn't matter anymore. You say the damage has been done. I see our love was already flawed. In beggars. In beggar's town. In beggar's town. In beggar's town. In beggar's town. In beggar's town. Everything I was hoping I could forget. You are an illness to me now. There's no cure and I'm addicted to you yet. Who can I depend upon to get me out of this? You've got the sweetest smile but such a poisonous kiss. My hands are shaking with rage. It's too late now to negotiate. For all the love has turned to hate. And it sinks without a trace. Put the blame on me. It doesn't matter anymore. 'Cause I've been here so many times before. I feel ill and I'm heart sore. In beggar's town, none of this matters.